ARD. Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Obwohl Dicky Dick Dickens beim Bayerischen Rundfunk produziert wurde, sind in den Folgen kaum bayerische Stimmen zu hören. Eine Ausnahme ist Franz Fröhlich, den Sie gleich als Tankstellenwart aus Pasing hören und vielleicht als die erste Stimme des Meister Eder aus den Pumuckl-Hörspielen wiedererkennen. Gute Unterhaltung. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem famosesten aller Untäter der jüngeren Vergangenheit. Dicky Dick Dickens, dem Sturmpionier des modernen Piratentums. Dicky Dick Dickens, dem richtungweisenden Orientierungspunkt in der amerikanischen Unterwelt. Wir erzählen Ihnen die Geschichte des Mannes, der sich auch Maxim F. Poltingbroke nannte, den man versehentlich wegen Bigamie verhaftet hatte. Die Geschichte des Mannes, der froh war, im Stadtgefängnis von Chicago ein sicheres Obdach gefunden zu haben. Denn außerhalb der Gefängnismauern herrschte in jenen Tagen die Verbrecherwillkür. Die sonst so reine Luft Chicagos wurde durchschnitten von sausenden Kugeln aus den Pistolenläufen einer unübersehbaren Vielzahl herrenloser Banditen. Außerhalb der Gefängnismauern lauerte außerdem Dicky Dick Dickens angeblich zugetraute Margaret Poltingbroke, genannt Captain Maggie, einziger weiblicher Walfangkapitän der Welt, die ihren Ehemann auf hohe See entführen wollte. Das war die hohe See. Für Dicky Dick Dickens, den unerschrockenen Helden vieler Abenteuer, musste es also eine niederschmetternde Wirkung haben, als ihn Mrs. Shrewshopper vom Chicagoer Frauenverband in seiner Zelle besuchte, um ihm in fröhlicher Unschuld eine Botschaft zu übermitteln. Ihrer Leidenszeit ist ein baldiges Ende gesetzt, Mr. Poltingbroke. Ihre Strafe wird auf Bewährung ausgesetzt. Ihrem Eheglück steht nun nichts mehr im Wege. In spätestens einer Woche können Sie mit Ihrer lieben Frau in See stechen. In spätestens einer Woche würde Captain Maggie von der Okehoke Moa kommen, um ihren Mann Maxim F. Poltingbroke, alias Dicky Dick Dickens, aus dem Gefängnis zu holen. Für Dicky den Klugen gab es nur eine Alternative. Er musste dem Chicagoer Frauenverband und Captain Maggie zuvorkommen, musste aus dem Gefängnis verschwinden, ehe es die anderen gewahr wurden. Nach kurzem, aber hartem Gewissenskampf sprach er zu seinem Vertrauten Joshua Benedikt Streubenguss. Ausbrechen, ja. Chicago retten. Bravo, bravo. Na, danken Sie sich beim Chicagoer Frauenverein. Ja, dann lassen Sie uns schnell überlegen, wie wir Sie am besten hier herausbekommen. Also darüber zu brechen, Sie mal nicht Ihr Köpfchen. Sie wissen ja, was ich will, das kann ich. Gehen Sie nach Hause und bestellen Sie Effi, Sie sollen mein Bett beziehen. Übermorgen komme ich. Was hat Dicky Dick Dickens vor? Wie glaubt er, den Gefängnismauern entrinnen zu können? Nun hören wir ihn selbst. Hallo, Herr Werther. Bitte, Mr. Poltingbroke. Ach, bitte seien Sie so nett und bestellen Sie dem Herrn Direktor einen schönen Gruß. So? Ja, ja, und ich bitte ihn um eine Unterredung. Ich möchte ein Geständnis ablegen. Ein Geständnis? Ja, eins nur. Na, sowas. Ja. Also, wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, bester Herr, ja, das lassen Sie mal schön bleiben. Nein, nein. In einer Woche werden Sie entlassen und da wollen Sie noch ein Geständnis ablegen? Ja, muss ich. Mann, oh Mann, ja, so dumm möchte ich auch mal sein. Ja, bitte machen Sie sich keine Sorgen um meine Intelligenz. Ich verehre den Herrn Direktor. Er ist ein so... Ich muss ihm die Wahrheit sagen. So. Naja, einer mehr, den das Gefängnisleben geschafft hat. Naja, mir kann es ja egal sein. Der Herr Gefängnisdirektor. Oh, fein, ich lasse bitten. Guten Morgen, Mr. Poltingbroke. Nicht wahr, so war doch der Name. Ja, ich glaube. Sie glauben? Ja, ich glaube. Gestern jedenfalls hieß ich noch so. Aber bekanntlich ändern sich die Zeiten und mit den Zeiten die Menschen. Sie brauchen nur Einstein zu lesen. Ach, dummes Zeug. Nein, jetzt können Sie nicht sagen. Meiner bescheidenen Meinung nach hat Einstein sehr kluge Dinge geschrieben. Zeit ist kostbar, Herr Poltingbroke. Ja, mag sein, aber... Mit Einstein beschäftige ich mich nur in meiner Freizeit. Also, was wollen Sie von mir? Ja. Der Wärter sagte, Sie wollten ein Geständnis ablegen. Psst, Vorsicht, der Mann kann uns doch hören. Ich sage Ihnen, das ist ein ganz brutaler Mensch. Legen Sie sich bloß nicht mit dem an. Wie? Nein, mir hat er gedroht, er würde mich totschießen, wenn ich kein Geständnis ablege. Ja, sogar mausetot. Hören Sie mal, das verstehe ich aber nicht. Das ist ja unerhört. Ja, nicht wahr? Gell? Sie wollen also gar nichts gestehen. Ja, doch, freilich. Ich bin ein schlechter Mensch. Na, das sind wir alle. Ja, aber in Ihrem speziellen Fall ist die Strafe auf Bewährung ausgesetzt. Ja, nein, und ich meine die andere Sache. Die Bigamie? Ja, sehen Sie, ich bin ja gar kein Bigamist. Ich habe mich nur gebrüstet. Herr Poltingbroek, Sie können doch nicht leugnen, dass Sie in Irland schon mal verheiratet waren. Oh Gott, wenn Sie wissen, was ich noch alles kann. Zum Beispiel in Zehenstochern. Na. Wollen Sie etwa behaupten, Sie hätten mit dieser Margaret Poltingbroek... Ja, wir waren ziemlich fest miteinander bekannt. Nach Auskunft des Standesamtes in Blackwater haben Sie sich mit ihr trauen lassen. Ja, das ist übertrieben. Wir haben unsere Bekanntschaft natürlich vor dem Standesamt bekräftigt. Das ist dort so Landessitte, wissen Sie? Nach Landessitte nennt man so etwas Eheschließung, mein Bester. Sie sind also doch verheiratet. Oh, Herr Direktor, das ist ein Wortklauber. So. Das verstehe ich nicht. Ja, was ist denn los, Poltingbroek? Ja, Sie reden ja ganz konfus. So? Ja? Finden Sie, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, also schön, gehen wir weiter. Ja, wohin sind Ihrer Ehe denn Kinder entsprungen? Entsprungen? Wieso? Ach so, Sie meinen, ja, freilich. 16 bis 17 Stück, soweit ich mich erinnern kann. Alles Söhne. Was, alles Söhne? Ah, ja, na, ich habe niemals Töchter. Das wäre ja auch gegen die Natur. Bin ja ein Mann, nicht? Hilf, Himmel. Ja. 16 Söhne, 16, sagen Sie also? 16. Ja, wie sollen die denn heißen? Oh gut, die Namen sind leicht zu merken. Heißen alle Paul. Bis auf Thomas, der heißt Richard. Sagen Sie mal, Mr. Poltingbroek, wollen Sie mich zum Narren halten? Ja, na, wieso? Sind Sie denn keiner? Wie? Jetzt habe ich aber genug. Sie werden von mir hören, ja? Sie werden von mir hören. Es nimmt nicht Wunder, dass der Herr Gefängnisdirektor über diese Unterredung etwas konsterniert war. Aber schließlich war er Leid gewöhnt. Und zum Glück hat ein jeder Beamter seine Dienstanweisung, in der für alle in seiner Praxis möglichen Vorkommnisse die entsprechenden Verhaltungsmaßregeln vorgeschrieben sind. So kostete es den Herrn Direktor keine unnötige Denkarbeit, die richtigen Schritte einzuleiten. Am nächsten Morgen schon saß Dicky Dick Dickens in der psychiatrischen Abteilung des Gefängniskrankenhauses und wurde vom leitenden Nervenarzt Dr. Summerbird untersucht. 13, 14, 15, 16, 17, 18, danke, danke, 19, Mr. Poltingbroek, 20. Das Zählen klappt ja schon ganz gut. Ja, oh, ich kann noch weiter, Herr Doktor. Ja, gestern Abend zum Beispiel bin ich bis 834 gekommen und nur zwei Fehler. Sie können die Schwester fragen. Ja. 834, Fein war das. Und Sie sagen, Sie hätten 16 Söhne, ja? Ja, den letzten nicht mitgerechnet, aber der gilt nicht. Der hatte nur zwei Ohren. So. Und Haare auf dem Kopf, also ich habe mich zu Tode geschämt. Peinlich, richtig peinlich. Sagen Sie, Mr. Poltingbroek, leiden Sie manchmal unter Kopfschmerzen? Ja, gerne. Entsetzliche Kopfschmerzen, das ist wunderbar. Wenn, wissen Sie, wie ein Mühlrad wälzt es sich in deinem Schädel. Haben Sie schon mal Mühlräder im Kopf gehabt? Noch nicht gehabt? Nein. Und wann haben Sie diese Schmerzen? Kommen Sie willkürlich oder? Nein, nicht direkt willkürlich. Das ist ja gerade das Eigentümliche an der Sache. Das ist immer, wenn ich an Irland denke. An Irland? Doktor, ja. An die Zeit damals an meine Frau Maggie und an die Walfische. Und wissen Sie, dann ist es mir, als ob sich ein Schleier über meinen Kopf senkt, ein Dunst und Nebel und das Mühlrad. Es klappert im Mühlrad im Kopf herum, klipp, klapp, das Mühlrad. Ich glaube, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Leiden Sie schon lange unter diesen Schmerzen? Nein, erst seit zwei Jahren. Ja, zum ersten Mal, da war es, als ich damals nach La Crosse fuhr. So. Ja, glauben Sie, das ist schlimm. Um mich steht Herr Doktor. Nein. Wenn Sie manchmal denke ich beinahe, ich verliere meinen Verstand. Aber Rübezahl meint, ich sei völlig gesund. Wieso? Wer ist Rübezahl? Den kennen Sie nicht, Rübezahl? Nein. Das ist der Berggeist aus dem Riesengebirge in Deutschland. Der hat so einen langen Hübscher. Mann, der besucht mich manchmal und der tröstet mich. Wisst ihr, wegen meiner Kopfschmerzen? Der Rübezahl. Der Rübezahl. Ja, verstehe. Sagen Sie, was ist damals geschehen, als Sie nach La Crosse fuhren? Können Sie sich da an ein bestimmtes Erlebnis erinnern? Nein, überlegen Sie, Poltingbroek. Moment, ich bin gerade da. Ja, höchstens die alte Frau. Was? Alte Frau bei der Weggabelung. Gabelung, ja. Ja, ach, was war mit dieser Frau? Ja, wir haben uns unterhalten. So. Ja, ich habe sie nämlich ein Stück mitfahren lassen, es regnete. Wissen Sie, und als sie ausstieg, da passierte es das erste Mal. Was? Ja, der Schleier, der Dunst, die Kopfschmerzen, das Mühlrad, klipp, klapp. Ja, klipp, klapp, ich weiß. Warum? Und worüber haben Sie mit dieser Frau gesprochen? Ja, warten Sie mal. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, doch. Sie müssen sich erinnern, Poltingbroek. Ja. Sie müssen. Also, was hat die Frau gesagt? Warten Sie mal. Doktor, machen Sie doch mal. Was? Wie? Machen Sie bitte mal. Brrr. Ja, nein, ein bisschen heller. Heller, bitte. Aha. Ein bisschen heller. Da, ja, ein bisschen, ja, jetzt ist schon besser. Ja, vielleicht ein bisschen härter. Aha. Härter. Wissen Sie, so wie ein Automotor. Ah, wie ein Auto. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Sie mal, versuchen Sie mal. Ja, danke, danke, danke, danke. Er hat keinen Sinn. Hat keinen, nein, ja. Wissen Sie, immer wenn ich Auto fahre, dann fällt es mir ein, was die Alte gesagt hat. Und deswegen dachte ich, wenn Sie so brummen wie ein Motor, dann... Und immer, immer, immer, wenn Sie Auto fahren? Immer, immer, ja. Aber wenn der Wagen anhält, dann ist es wie weggeblasen. So, ja, so. Dann weiß ich kaum noch, wie sie aussah. Sie hat einen Tragkorb. So wie Rübezahl, verstehen Sie? Der hat auch einen Tragkorb. Ach, der hat auch einen. Ach so, Rübezahl. Ja, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Auch egal. Ja, ja, ja. Rübezahl verdrängt das Bild der Alten und die Alte wiederum. Sagen Sie mal, hatte die Alte irgendwelche Ähnlichkeit mit ihrer Frau? Mag sein. Ich weiß nicht. Weiß nicht mehr. Vielleicht sollte ich ein Experiment mit Ihnen machen. Eine Autofahrt. Ich müsste natürlich erst die Erlaubnis des Gefängnisdirektors einholen. Ach, lassen Sie mal, Herr Doktor. So wichtig bin ich an mich. Nein, außerdem hat es doch gar keinen Zweck. Sie geben sich so viel Mühe, das ist so nett von Ihnen. Aber ich glaube nicht, dass Sie mir helfen können. Oh, bitte, bitte. Ich habe bis jetzt jedem meiner Patienten geholfen. Ja? Jedem. Mr. Poltingbrook, ich lasse Sie jetzt in Ihre Zelle zurückführen. Ja, ja. Ruhen Sie sich aus. Nicht? Die Sitzung war doch heute etwas anstrengend. Nicht? Ja, ja. Aber ich glaube... Wir sind ein ganzes Stück weitergekommen. Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, also gut, Dr. Summerbird, wenn Sie meinen, dass Ihnen dieses Experiment weiterhilft... Ganz bestimmt. Aber seien Sie vorsichtig, bitte. Natürlich, Herr Direktor, natürlich. Ich werde Ihnen doch einen Beamten mitgeben, der auf Poltingbrook aufpassen wird. Muss das sein, Herr Direktor? Der Patient wird doch sowieso nächste Woche entlassen. Mein lieber Dr. Summerbird, ich gehe innerhalb meiner Vorschriften schon ziemlich weit, wenn ich Ihnen diese Exkursion gestatte. Ja, ich weiß, Sie sagen immer, keine Experimente. Ja, aber einen Wachmann muss ich Ihnen auf jeden Fall mitschicken. Aber dann bitte in Zivil. Ja, mein Patient soll sich möglichst ungehemmt fühlen. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der Wachmann bewaffnet ist. Mhm, er wird ohne Warnung schießen, wenn Ihr Schützling zu fliehen versucht. Ich weiß natürlich. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Direktor. Am Morgen des nächsten Tages war alles für das Experiment des Dr. Summerbird vorbereitet. Kurz nach Morgengrauen fuhr ein Wagen am Gefängnistor vor. Ein Zivilist stieg aus und begrüßte zwei Herren, die eben aus dem Tor traten. Es waren Dicky Dick Dickens und Dr. Summerbird. Nanu, Herr Doktor... Verzeihung, bitte, wer ist denn dieser Herr? Ein Kollege von mir. Guten Morgen, Dr. Harris. Guten Morgen. Ja, lieber Herr Doktor, mir wäre es lieber, wenn wir allein führen. Sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ich habe meinem Kollegen versprochen, ihn an dem Experiment teilnehmen zu lassen. Ja. Außerdem brauche ich seinen Rat, nicht wahr? So bin ich ein so schwieriger Fall. Nicht direkt, beruhigen Sie sich, aber Sie wissen doch die Verantwortung. Ja, ja, also nichts für ungut. Ich hatte im ersten Moment geglaubt, er sei kein Arzt, sondern ein Gefängniswärter. Sie sehen, er ist in Zivil. Ja, ja, natürlich, ja. Natürlich. Ja, also dann... Rübezahl war auch immer in Zivil. Ach, war der auch in Zivil? Ja, ich glaube, der war Antimilitarist. Ach, wie interessant, ja. Na, also dann wollen wir mal einsteigen. Sie haben netter Mensch. Also wollen wir mal einsteigen, nicht? Steigen wir, wohin wollen wir? Wohin? Achso, ins Auto. Ja, ins Auto, natürlich ins Auto, ja. Und wohin fahren wir? Ja, wohin fahren wir? Achso, ja, mich fragen Sie natürlich. Ja, wenn es recht ist, dann fahren wir in Richtung auf La Crosse über Stresshem, Wilder Beach. Eine sehr einsame Straße. Umso besser, je weniger Straßenverkehr, desto ungestörter verläuft das Experiment, nicht wahr? So, Poltingbrook, ja. Nun denken Sie bitte intensiv an Ihre damalige Fahrt nach La Crosse. Ja, ich denke. Am besten schließen Sie die Augen. Ja, mache ich zu. Wir haben soeben die Wegegabelung passiert. Aha. Stellen Sie sich vor, die alte Frau ist in ihren Wagen gestiegen und sitzt jetzt neben Ihnen. Aha, ja, das stelle ich mir vor. Ja. Es regnete, die Straße war glitschig. Glitschig. Sie hatte einen grauen Mantel und eine blecherne Stimme. Bis sie so... Die lacht immer so komisch. So. Und worüber haben Sie sich unterhalten? Das ist ja zu blöd, diese Lache hat mich ganz nervös gemacht. Also zuerst haben wir uns über das Wetter unterhalten. Es regnete nämlich. Ja. Das sagte ich schon. Ja. Ach, bitte, Doktor, stellen Sie mal den Scheibenwischer an. Ich komme dann. Ja, gerne, gerne. Die Situation. Ja. Sie sagte, das Wetter sei so schlecht, weil die Frauen heutzutage so sündig sind. Ach, sündig? Ja, sagte sie. So hat die erste Sintflut auch angefangen, mit Regen. Aha. Und was geschah dann? Ja, dann lachte sie wieder so blöd. Aha, so. Und dann hörte der Regen auf. Und das Lachen auch, ja? Das kam noch mal. das kam nochmal. Das, kam oft. So. Ja, und weiter? Was kam dann? Dann sprachen wir nicht mehr über das Wetter. Sondern? Über meine Söhne. Aha. Ja, die heißen nämlich alle Paul. Wir sind bis auf Thomas. Ja, ich weiß Bescheid. Ach, Sie wissen das? Ja, ich weiß. Ich habe es natürlich. Kann man aber immer wieder hören. Ja, ich höre es auch immer wieder gerne. Und dann sagte sie, anhalten, lieber Herr, Sie müssen jetzt aussteigen. Ach, wie dumm von der Frau. Es war doch Ihr Wagen, Poltingbrook. Wie konnte sie da Anweisungen geben? Ja, zu dumm. Hat sie aber getan. Hat sie doch getan. So, und was haben Sie getan? Ja, ich habe angehalten. Ja, genauso, wie Sie jetzt anhalten werden, Doktor. Aha. Ich denke, Sie können sich nur an das Gespräch erinnern, wenn der Motor läuft. Das Experiment ist zu Ende, Doktor. Ich danke Ihnen für Ihre Mühe. Nehmen Sie doch die Hand von der Handbremse, Poltingbrook. Was machen Sie denn? Ich bringe den Wagen zum Halten, wenn es recht ist. Hören Sie, Poltingbrook, Sie zwingen mich, Ihnen mitzuteilen, dass Mr. Harris kein Kollege von mir ist. Ach. Er ist Gefangenenwärter. Allerdings. Ei, lieber Doktor. Hat Ihnen Ihre Mutti denn erlaubt zu schwindeln? Falls Sie auf dumme Ideen kommen sollten, wird er von der Schusswaffe Gebrauch machen. Er hat nämlich eine Pistole bei sich. Ja, ich weiß. Eine 12mm Luger. Eine gute, zuverlässige Waffe. War es vielleicht diese, Mr. Harris? Verdammt auch. Woher haben Sie meine Pistole? Och, das ist ein alter Trick von mir. Aber der zieht immer wieder. Ich habe mich in meiner Jugend mal mit Taschendiebstahl beschäftigt. So. Tja, Sie sind ein Pechvogel, Harris. Verdammt aber auch. Doktor, was soll ich jetzt? Ja, Mr. Harris, wir müssen uns überlegen. Also, meine Freunde, euren Kriegsrat haltet ihr freundlichst draußen. Für Zeitkartenbesitzer ist hier Endstation. Aussteigen. Aber seien Sie doch vernünftig, Poltingbrook. Nächste Woche werden Sie sowieso entlassen. Ja. Ihre Bewährung geht zum Teufel. Also, wenn Sie also ich zähle bis drei. Von mir aus können Sie auch im Wagen bleiben und mitfahren, aber leider mit einem Loch im Kopf. Also bitte, Sie haben die Wahl. Eins, zwei... Schön. Wir weichen der Gewalt. Kommen Sie, Harris. Verdammt aber auch. Sie enttäuschen mich, Poltingbrook. Ja, das sagt Rübezahl auch immer, wenn ich ihn aus dem Auto werfe. Wiedersehen. Verdammt aber auch. Und Dickie Dick Dickens fuhr allein weiter. Entsprechend seiner heiteren Stimmung, aber entgegen der amerikanischen Straßenverkehrsordnung, spielte er mit der linken Hand Mundharmonika, während er mit der rechten Wohlgemut in die neu gewonnene Freiheit steuerte. Er selbst bezeichnet seinen Erfolg als einen Triumph des schlichten handwerklichen Könnens. Wenn er nicht ein ganzes Leben lang seinen Beruf als Taschendieb gepflegt und sich mit nie erlahmender Kraft darin geübt hätte, wäre ihm seine Flucht zweifellos nicht geglückt. Hauptsächlich darum, meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht, Ihre Buben und Mädel rechtzeitig einen ordentlichen Beruf erlernen zu lassen. Für Dr. Summerbird und Mr. Harris war dieses Erlebnis weniger reizvoll. Sie standen auf staubiger Landstraße, einsam, verlassen, weit und breit kein Mensch. Verdammt aber auch. Ja, Harris, das sagten Sie schon. Klaut einem der Kerl einfach die Pistole aus der Tasche. Der muss rein wahnsinnig sein. Wahnsinnig ist übertrieben. Er hat einen kubilitösen Defekt des multiskulturalen Nervensystems. Wenn Sie mich fragen, Doktor, der ist ganz normal. Der hat uns auf die Schippe genommen. Mhm. Ich muss gestehen, der Gedanke lässt sich nicht ganz von der Hand weisen. Verdammt aber auch. Nur Sie sagen es. Und jetzt stehen wir hier wie Pik 7. Hoffen Sie, sind gut zu Fuß. Oh, ich habe keine Eile, Herr. Es mich drängt es nicht zurück. Ich werde ziemliche Scherereien mit dem Gefängnisdirektor bekommen. Was glauben Sie denn, was ich zu hören kriege? Der Gefangene weg, das Auto weg. Ja, die Pistole weg. Ja, allerdings auch. Ich danke. Weit wird er zwar nicht kommen, aber was nützt uns das? Durchgebrannt ist durchgebrannt. Was sagen Sie da, Harris? Er kommt nicht weit? Der Wagen hat kaum noch Benzin. Für 12 bis 13 Kilometer vielleicht. Bei der nächsten Tankstelle wollte ich auftanken. Aha. Die ist knapp 5 Kilometer entfernt. So. Aber Poltingbrook weiß nicht, dass er kein Benzin mehr hat. Also fährt er weiter. Kennen Sie die Strecke? Was kommt nach der Tankstelle? Nichts. Keine Stadt, kein Dorf, nicht mal ein alter Hühnerstall. Der steht genauso auf der Straße wie wir. Na, lachen Sie doch nicht so töricht, Harris. Kommen Sie lieber mit. Hey, Doktor, ich denke, Sie haben keine Eile. Verdammt aber auch. Mr. Harris hatte ganz recht vermutet. Dickie Dick Dickens war an der Tankstelle vorbeigefahren. Und dann, nach weiteren 8 Kilometern Wegstrecke, fing der Motor an zu spucken. Verflixt und zugenäht. Tja, kein Benzin. Das hat dem kleinen Dick zu seinem Glück gefehlt. Ich möchte wetten, die Trottel haben nicht mal einen Reservekanister im Kofferraum. Dickens hätte die Wette gewonnen. Die Trottel hatten tatsächlich keinen Reservekanister eingepackt. Aber er fand doch etwas, das seine reichlich ramponierte Laune um eine Spur besser werden ließ, nämlich einen Monteuranzug. Unterdessen stürmte Dr. Summerbird die Landstraße im Gewaltmarsch entlang. Herr Doktor, was rennen Sie denn so? Unser Eins muss doch auch atmen. Wir sind da vorhin an einem Landhaus vorbeigefahren. Vielleicht haben die Telefon. Verdammt aber auch. Der glaubt allen Ernstes, er kann diesen Poldingbrook wieder einfangen. Ja, doch. Immer hereinspaziert. Die Tür ist offen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Herr. Moin, moin. Na, was gibt's denn? Mein Name ist Summerbird. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir gestatten würden, Ihren Telefonapparat zu benutzen. Na, wenn's weiter nichts ist, kommen Sie mit. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Meine Frau spricht zwar gerade, aber ja, das kann nicht mehr lange dauern. Ja, sehr schön, danke. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, dass sie vorige Woche in der Stadt gewesen ist. Und stell dir vor, sie wusste über alles Bescheid. Über alles. War mir natürlich kolossal peinlich, kannst du dir denken. Norma. Ja, was ist denn? Entschuldige, Liebste. Norma, hier sind zwei Herren, die möchten gerne das Telefon benutzen. Aber selbstverständlich, gerne, sofort. Nur noch eine halbe Minute. Hallo, Liebste. Wir müssen uns also kurz fassen. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, die Stadt. Was glaubst du wohl, wen ich vorgestern dort gesehen habe? Die Rita. Ja, ja, Rita William aus der Peace of Street. Na, war das eine Überraschung. Wir haben uns doch mindestens 2 Jahre lang... Es dauert nur einen kleinen Moment, wenn Sie so lange Platz nehmen möchten. Oh, danke vielmals, sehr freundlich, vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte. Aber bitte lassen Sie sich durch uns bloß nicht stören. Ja. Ach, zu ärgerlich. Zu ärgerlich, dass das Telefon besetzt ist. Warum denn ärgern, Doktor? Schadet nur der Gesundheit. Den Poldingbrook erwischen Sie sowieso nicht mehr. Wenn ich nur rechtzeitig die Polizei verständigen könnte. Na, was denn? Halten Sie den Kerl für einen Esel? Der bleibt beim Wagen stehen und wartet, bis er verhaftet wird. Wie? So sieht's da aus. Ehe wir an das Telefon rankommen, ist er längst über alle Berge. Sie denken zu schnell, Harris. Deswegen denken Sie falsch. Also, das dürfen Sie aber nicht sagen, Doktor. Ich habe mein Polizeiexamen. Ich bin zwar kein Polizist wie Sie, aber ich bin Psychologe. Mein Beruf ist es, mich in die Mentalität anderer Menschen hineinzudenken. Na und? Überlegen Sie doch mal, Harris. Was wird Poldingbrook tun, wenn er merkt, dass der Benzintank leer ist? Der wird schön fluchen. Ja, ja, und dann? Und dann? Und dann? Dann wird er vielleicht nach einem Reservekanister suchen. Das tut er nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt. Findet er einen? Nein. Aber was findet er? Nix. Gar nichts? Haben Sie mir nicht erzählt, dass Sie einen Monteuranzug im Kofferraum aufbewahren? Ah, Sie meinen, er wird den Monteuranzug anziehen? Und was tut er dann? Dann geht er stiften. Aber Harris, er ist wenige Minuten vorher an einer Tankstelle vorbeigefahren. Was liegt denn näher, als dass er zu Fuß dorthin zurückgeht, um sich einen Kanister Benzin zu holen? Mhm. Sie sagten doch, im Tank war noch für 12 bis 13 Kilometer Benzin. Ja, ja. Bis zur Tankstelle sind es 5 Kilometer, also hat er etwa 8 Kilometer zurückzulegen. Ja, wenn er schnell geht, schafft er das in einer Stunde. Naja, davon sind aber schon gut 50 Minuten rum. Deswegen ist es mir ja mit dem Telefonieren so eilig. Na, ich will es noch mal versuchen. Und Tante Ada sagte mir, dass Mrs. Church immer auch kommen wird. Entschuldigen Sie vielmals, gnädige Frau. Ja, ja, ich mache sofort Schluss. Oh, danke, danke. Sofort? Ja, danke. Ja, meine Liebste, man kommt nie so richtig zum Reden. Nein, ich werde wohl das Rosa anziehen mit dem Spitzenbesatz. Nein, das habe ich etwas kürzer machen lassen. Also ich sage dir, das sieht reizend aus. Vor allem, seit ich etwas abgenommen habe. Ja, 6 Pfund, stell dir vor. Oh, ganz einfach. Man muss nur konsequent sein. Also jeden Morgen ein Glas Orangensaft, eine Scheibe Toast, ohne Butter natürlich, und rohe Karotten. Hallo, Mr. Putt-Putt. Ja, mein Herr. Ist denn hier niemand in der Tankstelle? Oh, doch, hoch, ja. Ich bin da. Ja, ja, das sehe ich. Ja, ja, seitdem in Rotenwürst kein Kupfer mehr gefördert wird, ist still geworden auf der Chaussee. Die Tankstelle wirft kein Geld mehr ab. Ja, ja, ja. Da habe ich mich auf die Hühnerzucht verlegt. Ach so, und mit der Tankstelle ist's aus? Nein, nein, die ist schon noch im Betrieb. Also, Sie sind aber nicht von hier, wie? Nein, ich bin eingewandert aus Pasing. Ach so, aus Pasing, das da oben am Nordpol, ja? Nein, das ist bei München. Ja, München, ja, das habe ich schon mal gehört. Dachte, das gibt's nur im Oktober. Ja, verzeihen, ich bin nämlich zu weit gefahren. Ich stehe da plötzlich 8 Kilometer von hier ohne einen Tropfen im Tank. Ja so, ja so. Ja. Das sind so Sachen, die ich immer nicht begreifen kann. Schreckliches. Man merkt doch, wenn das Benzin zu Ende geht. Ja, Verzeihung, entschuldigen Sie, aber ich habe es nicht Nun kommen Sie mal mit, junger Mann. Ja. Sie wollen sicher einen Kanister haben. Das haben Sie großartig. Das lässt sich machen. Sie zahlen mir $2 Pfand. Ja. Ja, das ist ja gerade das Problem, sehen Sie. Ich bin nämlich ausgeraubt worden. Ausgeraubt? Ja, von 2 Straßenbanditen. Deswegen habe ich auch vergessen aufzutanken. Das hat mich ganz nervös gemacht. Und ich wollte so schnell wie möglich zur Polizei nach Weilder, bitte. Ja so. Nun haben Sie kein Geld. Eben. Das ist ja. Das heißt, meine Brieftasche haben Sie mir gelassen, weil da kein Geld drin war. Aber ich könnte Ihnen einen Scheck ausschreiben. Ja, aber das genügt doch, mein Herr. Das ist ja reizend. Dankeschön. Oh. Bei Ihnen geht das Telefon. Ja, ich hab's gehört. Entschuldigen Sie. Bitte, Will. Ich kann dir inzwischen den Scheck vielleicht ausschreiben. Hier. Jetzt schon? Hühner und Benzin? Leutnant Stammer hier, Bezirkspolizei Walderwitsch. Ja so. Wir haben Sie eben einen mysteriösen Anruf bekommen, Mr. Jones, von einem gewissen Dr. Summerbird. Ja? Wir vermuten, dass ein Mann zu Ihnen kommen wird, der sich einen Kanister Benzin holen möchte. Ja, stimmt. Ach, er war schon bei Ihnen. Ist es noch? Er soll einen blauen Monteuranzug tragen, hat vermutlich kein Geld. Stimmt ganz genau. Großartig, Mr. Jones. Halten Sie den Mann fest, unter irgendeinem Vorwand. Wir kommen so schnell wie möglich. Ja, aber warum denn bitte? Fragen Sie nicht, halten Sie ihn fest. Wiedersehen. Was soll ich denn jetzt? Seltsam. Ja. Mein Herr, haben Sie schon gefrühstückt? Ich meine, haben Sie vielleicht Hunger? Nein. Möchten Sie ein Spiegelei? Ich möchte keinesfalls ein Spiegelei, ich möchte einen Kanister Benzin. Ja, das dauert noch ein Weilchen. Die Pumpe ist nämlich nicht in Ordnung. Ach so, jetzt auf einmal? Ja, ich habe es ganz vergessen. Sagen Sie mal, wer hat denn da eben angerufen? Oh, niemand. Das heißt, ein Freund. So, war dieser Freund zufällig von der Polizei. Wie kommen Sie denn darauf? Ach, das erinnert mich. Ich könnte ja von hier aus die Polizei anrufen wegen meines Überfalls. Ich benutze mal Ihren Apparat. Besten Dank. Vermittlung? Ja, bitte. Hallo, Fräulein. Bitte geben Sie mir die Polizei in Walderbitsch, aber schnell. Polizei Walderbitsch, ich verbinde. Hallo, Dr. Summerbird. Ja, das bin ich. Kommen Sie aus Walderbitsch? Sehr richtig. Ich bin Leutnant Stammer von der Bezirkspolizei Walderbitsch. Ah, ich habe mit Ihnen telefoniert, Herr Leutnant. Haben Sie die Tankstelle angerufen? Habe ich. Dort ist tatsächlich ein Mann im Monteuranzug aufgetaucht. Ach, interessant. Der Tankstellenwart hält ihn zurück, bis wir kommen. Das ist ja großartig. Na, ob das großartig ist, wird sich noch herausstellen. Sie wollen also Dr. Summerbird sein? Ja, ganz recht. Und das ist Mr. Harris. Eine seltsame Geschichte, die Sie mir da erzählt haben. In der Tat. Der Mann ist ein Strafgefangener, der eigentlich nächste Woche aus der Haft entlassen werden sollte. Aber Sie können mir Ihre Geschichte ja auf der Fahrt zur Tankstelle erzählen. Steigen Sie ein, bitte. Danke vielmals. So, da kommt ja die Polizei, mein Herr. Das ist ja wundervoll. Wie gerufen, was? Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen, Herr Leutnant. Ich bin Leutnant Stammer. Ja. Wer von den beiden Herren hat mich angerufen? Ja, das war ich, Herr Leutnant. Nett, dass Sie gekommen sind. Und ich sehe, Sie haben die beiden Burschen gleich mitgebracht. Ja? Das nenne ich schnelle Arbeit. Ja, Doktor, wir arbeiten prompt. Kompliment. Und Sie erkennen die Männer wieder? Ja, natürlich, kein Zweifel. Das sind die beiden, die mich überfallen haben. Ja, der eine nannte sich Bob und der andere Joe. Verdammt aber! Das ist eine Frechheit. Ah, nun mal ruhig, Mr. Bob oder Joe oder wie Sie heißen. Wie reden Sie denn mit mir, Leutnant? Ich bin Dr. Summerbird. Schreien Sie mich gefälligst nicht an. Wir werden das schon klären. Ja, ich bin überzeugt. Dieser Herr hier behauptet nämlich gleichfalls, Dr. Summerbird zu heißen. Das ist ja unerhört. Verzeihung, ich behaupte das nicht. Ich bin es. Und diese beiden Individuen haben meinen Wagen angehalten und mich ausgeplündert. Was? Der Kerl dort trägt sogar noch meinen Anzug. Ja, auch das noch. Sie brauchen nur nachzusehen, Herr Leutnant. Der Anzug hat auf der linken Innenseite ein Etikett von Schneider Peacock. Moment, das werden wir gleich sehen. Ja, bitte. Ja, das stimmt. Das ist eine Unverschämtheit. Er muss das Etikett in meinem Anzug gesehen haben. Ich bin Dr. Summerbird. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Einen Moment mal. Was? Also, das ist doch, ich weiß genau, dass ich meine Brieftasche eingesteckt habe. Aha. Gar nichts, aha! Muss doch bitten. Und Sie, mein Herr? Ja, mein Führerschein habe ich leider im Wagen liegen gelassen. Oh, das macht. Aber bitte sehr, hier ist mein Jagdschein. Dankeschön. Oh, besten Dank, Herr Doktor. Aber das ist doch meine Brieftasche. Verdammt aber. Er hat sie mir aus der Tasche gestohlen, genauso wie die Pistole von Mr. Harris. Nun, halten Sie mal den Schnabel, Mann. Sie fallen mir allmählich auf die Nerven. Ja, das glaube ich. Die Geschichte, die Sie mir erzählt haben, ist doch ein ganz plumper Schwindel. Sie behaupten, dieser Herr hier sei ein Strafgefangener. Freilich, und er heißt Poltingbrook. Na, er sollte nächste Woche auf Bewährung entlassen werden. Ja. Na also, Sie müssen sich schon einen Dümmern aussuchen, dem Sie Ihre Märchen aufbinden können. Welchen Grund sollte ein Häftling haben, auf diese abenteuerliche Weise auszubrechen, wenn er nächste Woche sowieso entlassen wird? Gibt's doch nicht. So, Joe und Bob, jetzt kommt ihr mit nach Wilder Beach. Sie werden das bereuen, Leutnant. Ich verlange, dass Sie im Stadtgefängnis von Chicago anrufen. Ich werde mich... Schluss jetzt zum Donnerwetter! Brown? Herr Leutnant? Führen Sie die beiden an. Also das ist die... Zu Befehl, Herr Leutnant. Los, Sie beiden, zurück ins Auto. Verdammt aber auch noch, sowas ist mir doch... Sowas ist mir Joe, sonst setzt was. Ja, Herr Doktor, Sie möchte ich auch bitten, nach Wilder Beach zu kommen. Ja, selbstverständlich, natürlich. Darf ich vorher nur noch meinen Wagen flott machen? Ich stehe nämlich auf der Landstraße, der Treibstoff ist mir ausgegangen. Ja, gerne. Ich denke, der Tankstellenwart wird Ihnen dabei behilflich sein. Ja, das denke ich auch. Ja, so. Das mache ich. Hätte ich sowieso gemacht. Also, wir sehen uns dann in Wilder Beach. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen, Herr Leutnant. Und besten Dank noch. Es ist wohl unnötig zu erwähnen, dass dieses Wiedersehen in Wilder Beach niemals stattgefunden hat. In seinen Memoiren, die Dickie Dick Dickens 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing geschrieben hat und die in 14 Fremdsprachen übersetzt worden sind, schreibt er ausführlich darüber. So sympathisch mir der Polizeileutnant Stammer auch war, so schreibt er, so hervorragend die Zusammenarbeit mit ihm auch geklappt hatte, so wenig zog es mich doch nach Wilder Beach. Es hätte die Sachlage nur unnötig kompliziert, zumal sich Leutnant Stammer sicherlich auf die Dauer nicht mit einem Jagdschein begnügt, sondern auch meinen Führerschein zu sehen verlangt hätte. Und auf dem prangte ja bedauerlicherweise das Foto von Dr. Summerbird. So, meine Damen und Herren, hat Dickie Dick Dickens die sonst so tüchtige amerikanische Polizei an der scharf gebogenen Nase des Leutnants Stammer herumgeführt. Wird es ihm gelingen, seine wiedergewonnene Freiheit zu nützen? Wird er sich sowohl dem Zugriff seiner Frau Maggie als auch dem der Gerichtsbarkeit entziehen können? Wird er sich im Hexenkessel Chicago behaupten oder wird er untergehen? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dickie Dick Dickens.